zuerst die Marineunteroffizier Flehabteilung, die hier in schneidigem Parade tritt. Beim Reichsminister und den Gauleitern an der Ehrentribüne vorbei defilierte, waren es dann die Männer des Arbeitsdienstes, die hier bejubelt wurden. So ist es jetzt. Das Musikchor der 13. Elbstandarte hier vorbei marschieren. So endet dieser Zug. So grüßt sie alle die Fahne, die gerade hier voruntergetragen wird. So sind wir heute Nachmittag mit dem Festzug zusammengekommen am letzten Tag der 6. Reichstag oder Auslandsdeutschen. Bei diesem festlichen Akkord heute Nachmittag. Es war ein Volksfest, es war eine Freude für alle. Lachen auf den Gesichtern, Leuchten in den Augen. Und heute Abend noch einmal ein ernster Appell im Hof des Neuen Schlosses. Da wird Reichsminister Dr. Goebbels das Wort ergreifen. Da werden alle auslandsdeutschen Brüder und Schwestern noch einmal zusammenkommen. Da werden sie Hand in Hand stehen auf dem Schlossplatz, hier, wo die Rede des Reichsministers durch die Lautsprecher übertragen wird. Da werden sie hinaufschauen, wenn nachher das große Feuerwerk aufblendet. Da wird dieser Tag zu Ende gehen und damit die 6. Reichstagung. Und morgen, da blicken die Augen der Nation nach Nürnberg.